Olivia und Leonhard unterhalten sich über ihre Interessen, Bücher und Filme. Hast du das neue Buch von Trixie B. schon gelesen? Das ist super! Ich interessiere mich nicht für Bücher. Aha. Für was interessierst du dich dann? Für Filme. Wollen wir uns einen ansehen? Ach nein, da habe ich keine Lust drauf. Ich lese lieber. Um was geht es denn in dem Buch? Um eine Frau. Sie träumt von einem komplett neuen Leben. Ha, da träume ich auch von. Aber sag, ist das Buch nicht total langweilig? Aber nein, es ist sehr lustig. Nächstes Jahr kommt der zweite Band raus. Da freue ich mich jetzt schon drauf.